4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden elektronische Beats, daneben aber auch Musik unter anderem aus dem Album von Damon Albarn. Ich würde gerne beginnen mit einem jungen britischen Produzenten, den ich letztens hier schon in der Verlosung hatte. Chords ist sein Name. Hier ist der High Groove. Boo! Die aktuelle 12er von Chords, die wir hier hören, heißt High Groove-Summit. Doppel-A-Seite in der Vinylversion digital kommt noch dieser Track hier, der Goodbye Groove dazu, den ich eigentlich nicht spielen wollte. Da bin ich ein bisschen zu weit geskippt. Gewissermaßen anvisiert von meiner Seite aus war der High Groove, der als klassischer und wirklich guter Drum and Bass Track daherkommt, erlaubt, dass ich den trotzdem hier im Laufe dieser Sendung, so viel Zeit haben wir ja, dann an anderer Stelle gleich noch platzieren werde. Musik aus Israel, Tel Aviv. Der Mann heißt Vesper Town. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4, Ladies and Gentlemen, das Londoner Drum and Bass Label Alteingesessen Hospital gibt schon seit geraumer Zeit auch solchen Künstlern eine Plattform, die sich mit ihren Tracks, sagen wir mal, unterhalb der magischen 174 Beats pro Minute der Drum and Bass Geschwindigkeit bewegen. Und zu denen gehört auch Raso, der vor kurzem seine EP Pulse Code mit 6 wirklich sehr gut bestückten Tracks genau dort veröffentlicht hat, wo morgen auf dem Hospital-Label eben morgen das neue Drum-and-Bass-Album des Brasilianers SPY erscheinen wird, auf das ich heute Nacht leider noch keine Hand habe. 1 Live 4, der Amerikaner KRTS, The Foreigner, ist ein Mini-Album, das bereits im letzten Jahr erschien. Daraus Sunrise over Warschauer im Remix des gebürtigen Bielefelders Sieren, bürgerlich Matthias, der im Übrigen auch auf dem neuen Album von Christian Löffler insofern eine Hand haben wird, als einen Track daraus er remixt hat. Ein echter Aufsteiger, mit dem ich schon seit längerer Zeit immer mal so schreibe, E-Mails hin und her, und der mir das in der abgelaufenen Woche noch berichtet hatte. Und irgendwie war ich dann wieder auf diesen KRTS-Track gestoßen, den er, Matthias alias Sieren, der inzwischen für das Project Moon Circle Label veröffentlicht und remixt, den er auch in diesem Fall remixt hat. Wollte den gerne spielen, zumal ich mich hier gerade sowieso in einer Area aufhalte, die besticht durch Beats um die 160 pro Minute, Synthesizer, Euphorie, schöne, schnelle Beats und ja, davor habe ich gespielt den Produzenten Gilepsy, der vor einiger Zeit, aber in diesem Jahr, Ende März, war es Hyper, die 2014 Online Odyssey auf dem Hyperboloid Label veröffentlicht hat. Und nachzutragen ist auch noch der Israeli Vespertown aus Tel Aviv, der dem Ganzen eine unheimlich hübsche Drehung in Richtung Pop-Melodien verleiht auf seiner EP Kaleidoskop, die ich vor einigen Minuten mit dem Titel Fancy spielte. Beauty out there, you just gotta know it's there. 1 Live 4, kleiner Break an dieser Stelle. Auf ihrem aktuellen Album wirkt die britische Band The Wild Beasts. Einige werden das ganz sicherlich bestätigen bzw. in Erinnerung haben. Eine Spur elektronischer orientiert, als sie das auf bisherigen Werken war. Das schlägt sich unter anderem auch in der Tatsache nieder, dass ein Titel aus dem Album A Simple Beautiful Truth nämlich jetzt in einem wirklich großartigen Remix-Package daherkommt. Neben der originalen Version gibt es Remixe von East India Youth, von DJ Rum und gerade gehört der britische Produzent Lone, der diesen Titel einfärbt auf eine Art und Weise, die im Grunde typisch für ihn ist. Er ist immer sehr soulful, sehr verspielt, sehr mellow, milde, wenn man so will. Und es gibt derzeit unfassbar viele Tracks, Aufnahmen, an denen er als Remixer die Hand hat oder aber auch Compilations, etwa eines digitalen Anbieters namens Bleep, dem Warp-Label zuzuordnen ist. Dieser Anbieter begeht seinen 10. Geburtstag jetzt mit einer Compilation, die hier auch irgendwo herumfliegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, die auch zu finden in der noch zu verbleibenden Zeit. Auch da findet sich ein großartiger Beitrag von Lone. Davor habe ich den nordenglischen Beachmead Elms 4 gespielt, der eine EP rausgehauen hat jetzt, die heißt Spectre Vex, auf der er einer ganzen Reihe von Leuten, die er schätzt, die Möglichkeit gibt, seine Tracks zu remixen. Zuletzt hatte ich Zed Bias etwa ins Spiel gebracht. Eben, das war Lone. Seht ihr wohl, das sehe ich jetzt erst. Das ist ein blanker Zufall. Lone, ja, ich wollte eigentlich beide spielen. Lone sollte in dieser Sendung einen gewissen Schwerpunkt ausmachen. Aber gut, jetzt habe ich beide Lone-Arbeiten einfach mal hintereinander gespielt. Lone also im Verbund mit Illumsphere und gerade gehört im Verbund mit den Wild Beasts. Etwas ganz anderes, könnte man fast sagen, kommt aus den USA, aus Los Angeles. Ein Duo, das ich schätze mit bisher gehörten Aufnahmen. Jetzt habe ich endlich das komplette Album der beiden namens Deluxe hier vor mir. Es heißt Voyage und kommt mit schönen Disco-New-Wave-Titeln, die hier und da natürlich so ein bisschen an die Talking Heads erinnern, die aber auch eine Prise Philly-Soul hier und da mal mit transportieren, so ein paar soft-rockige Gitarren-Licks. Das ist recht gut, was sich da auf insgesamt 9 Titeln breit macht bei Deluxe. 1Live 4. An dieser Stelle würde ich gerne eine Band aus Hamburg ins Spiel bringen. Fuck Art, Let's Dance. Kleiner Break mal an dieser Stelle, nachdem ich hier gerade einen Titel aus dem neuen Album des britischen Duos Smoke Fairies gespielt habe. Ich entsinne mich noch gut, als das Debütalbum der beiden Frauen erschien mit leisen, folkigen Tönen. Da hat mich das so G und B rührt, dass ich gar nicht anders konnte, als am Ende des entsprechenden Jahres, es muss so 2010, 2011 etwa gewesen sein, die beiden britischen Musikerinnen in meine absolute Top 10 zu wählen. Das nur mal so als Hinweis darauf, dass ich jetzt beim dritten Album doch ziemlich schlucken musste zunächst, denn die Arrangements der Songs sind rockiger geworden, haben mehr Raum, mehr Drive, so wie das gerade zu hören war. Die Melodien und die Anlage der Songs gleichwohl sind immer noch so ein ganz klein bisschen charmant rückwärtsgewandt und dürfen hier und da sicherlich auch leicht psychedelisch oder sogar hippiesk genannt werden. Ich bin gerade auf dem Weg, mich mit diesem Album wirklich anzufreunden und bewundere den Sprung der beiden, den sie mit aller Macht und vergleichsweise radikal gegangen sind hin zu diesem Album. Fuck Art, Let's Dance ist eine Hamburger Band, Atlas. Das Album, ich habe die Gruppe im letzten Jahr auf einem Open-Air-Festival, dem Apple Tree Garden Festival bei Diepholz gesehen, fand die ausgesprochen gut, kommunizieren gut mit dem Publikum und sind echt in der Lage, eine Menge, die nach Tausenden zählt, echt an die Bühne zu binden. Das machen die gut. Und das Album ist auf dem Hamburger Audiolied-Label erschienen, was damit oder welches damit demonstriert, dass man auch nicht für ewig und drei Tage sich auf Elektropunk festlegen will. Hier die Musik bei Fuck Art, Let's Dance, die rollt natürlich besser, hat stärkere Elektro-New-Wave-Momente und wirklich gute Melodien. Hier und da mal so ein vertrauter New-Order-Groove, wie im eben gehörten Titel. Ich mag das Album, kann das gut hören. Es geht weiter mit dem Kölner Duo And Him und einem Titel aus der Feder der beiden, die bekannt geworden sind als Remixer des New Yorker Rappers, viele werden sich erinnern, Fear Feels London, und dessen Titel Wine and Chocolates, der gerade durch den Remix von And Him in Deutschland letztlich sogar in die Charts gegangen ist, Anfang 2013 war das, jetzt erscheint vom Berliner Label Get Physical die Label-Compilation Body Language Volume 14, 14. Folge also. And Him haben die zusammengestellt und mit eigenen Werken da wahrlich nicht gegeizt, was der Compilation überhaupt nicht schadet. Familie. Eine der Gretchenfragen zu Zeiten des Britpop oder der Britpop-Musik in den 90er Jahren lautete, auf welcher Seite stehst du? Die beiden großen Größen an den jeweiligen Enden der brennenden Kerze, hier Oasis, da Blur, waren verantwortlich für diesen Glaubenskampf, für diesen Graben, der inzwischen freilich längst mehr oder weniger zugeschüttet worden ist. Damon Albarn, Kopf von Blur, hat nach insgesamt 7 Alben mit dieser Gruppe sein rastloses Tun auf verschiedene Projekte verteilt. Am bekanntesten sicherlich die Gorillas oder auch die Gruppe, seine Band The Good, The Bad and The Queen. Dazu ist er eingestiegen oder beziehungsweise hat ein Label mit ans Laufen gebracht, das gewissermaßen als Plattenladen schon seit den 70er Jahren in London existiert. Honest John's Records nämlich. Ein Label und auch ein Plattenladen, das mit sehr offener Musik hantiert und auch mit afrikanischen Beats, mit afrikanischer Musik sehr stark. Ich wollte jetzt ganz bewusst nicht den Begriff World Musik hier an diese Stelle setzen. Das nämlich ist ein Begriff, den Damon Albarn kategorisch ablehnt, zu Recht vermutlich auch, wenn er sagt, alles ist Musik und es geht letztendlich nur darum, ob sie uns berührt oder aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt erscheint sein erstes Soloalbum, es heißt Everyday Robots, kommt mit großartigen, lässig milden Akkordreihen auf der Gitarre, wunderbar lockeren Beats, die hier und da tatsächlich auch einen Touch Afrobeat transportieren. Es ist ein wunderbares Album und ich gehe einfach mal ganz fest davon aus, dass es auch an anderer Stelle im Abendprogramm von 1Live Plan B, Stichwort, ausführlich vorkommen wird innerhalb der nächsten Wochen. Ich möchte es an dieser Stelle auch kurz spielen mit einem Titel. Hier ist Damon Albarn. Not resolved in your heart.

Nach Damon Albarn habe ich, ich möchte gleich noch zwei, drei Sätze vielleicht verlieren, auch zu Tune Yards, der Amerikanerin, die in dieser Woche ihr neues Album Nicky Neck spielt. Aus diesem Album habe ich einen Titel gespielt. Dieser Track hier erinnert an die britische Band Wandle Park. Nicht, dass die sich aufgelöst hat, aber Grundlage des Titels, einem Bullion-Remix, ist ein Album von Wandle Park aus dem letzten Jahr, Seabait. Mehr dazu gleich. Möchte noch so ein, zwei, drei, vielleicht sogar verdrehte Wicked-Tracks spielen. Dieser hier kommt von Grey Matter. Visions. An dieser Stelle mal hier, soll ich schon wieder sagen, ein kurzer Break, wie ich das heute bereits 4-5 Mal an anderer Stelle getan habe. Ich könnte vielleicht auch sagen Boxenstopp. Damit käme ich der ganz persönlichen, meiner ganz persönlichen Realität ziemlich nah, denn unmittelbar vor der Sendung war ich heute zu einem solchen gezwungen aufgrund eines Schadens an meinem PKW, musste auf Hilfe warten und hatte Gelegenheit, etwas mehr als sonst an Sonntagen mal die wunderbar frische Luft so richtig schön voll einzuatmen. Ich glaube, der Regen hat uns allen gut getan. Ich gebe zu, ich hatte andere Probleme im Kopf, als über solche Dinge nachzudenken. Aber jetzt, wo ich hier stehe, fällt mir wieder ein, dass die Luft eigentlich auch ziemlich gut war, so leicht körnig. Und meiner Ansicht nach sind die zuletzt gehörten Tracks so ein bisschen dem auch geschuldet. Wie ich überhaupt in den letzten Tagen so einige Dinge nachholen musste, dazu zählt das Album des Briten Max Cooper, aus dem ich vor ein oder zwei Wochen einen Remix gespielt hatte, den der Franzose Rodriguez Jr. angefertigt hat. Da war ich schon neugierig geworden. Jetzt entdeckte ich das originale Max Cooper Album, aus dem wir hier gerade Musik gehört haben, nämlich den Titel Supine. Das erschien bereits Mitte März. Ich habe mir das besorgen können, finde das ganz großartig. Er setzt auf einer Länge von 11 Tracks hier und da auch auf weibliche Vocals. Sehr schön, sehr melodisch, teilweise aber auch sehr verspielt, mit echten Stops drin, mit Tempo wechseln. Und das gilt genauso auch im Grunde für das Album, aus dem ich zuvor Musik gespielt habe, von dem britischen Produzenten Grey Matter, dessen Album erscheint im Mai, Anfang Mai, trägt den Titel Visions, und exakt den Titeltrack, also habe ich von Grey Matter gespielt, der vor Jahren auch großartige Garage-Tracks, werde ich nie vergessen, fabriziert hat, unter anderem mit einer Sängerin namens Heidi Vogel. Und da ich eine Frau kenne, die genauso heißt, konnte ich sie damit immer so ein bisschen aufziehen, so nach dem Motto, erzähl mal, wie ist der Grey Matter denn so als Typ? Ja, manchmal mache ich so ein bisschen Quatsch, aber nicht hier. Erzähle noch ganz kurz, dass ich Tune Yards gespielt habe. Das ist die Amerikanerin Meryl Garbus, die ihren Fantasy-Pop in der Vergangenheit nicht zuletzt auch dadurch kenntlich gemacht hat, dass sie bei der Schreibweise ihres Künstlernamens Tune Yards mit Bindestrich, diese beiden Worte, auf völlig konfuse Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben setzte. Die Infos zur Platte führen diese Groß- und Kleinschreibung der versammelten Buchstaben fort, im Gegensatz zu ihr selber, die, wie ich sehe, auf dem Cover ihres neuen Albums Nicky Neck da ganz solide verfährt, Tune Yards, erneut mit Bindestrich, aber jeder Buchstabe diesmal groß geschrieben, also überhaupt keine Konfusion. Nur die Leute, die promotiontechnisch sich mit dem Album beschäftigen müssen, die wollen wohl gerne nach wie vor diese Konfusion aufrecht erhalten. So viel mal. Ach so, ja, entschuldigt bitte. Wondelpark hatte ich gespielt mit einem Mini-Album, das umfasst immerhin 8 zum Teil recht lange Tracks und trägt den Titel Seabed, also Seebett, wenn man so will, remixed. Hintergrund ist, dass die dreiköpfige Londoner Band ziemlich genau vor einem Jahr ein Album veröffentlicht hat, das heißt eben Seabed. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe das heute im Schnelldurchlauf mal durchgehört und finde das ganz, ganz großartig. Im Grunde wird da eine Musik, die wir in diesen Tagen und Wochen als neuen, als futuristischen R&B bezeichnen, schon in gewisser Hinsicht vorweggenommen. Eine Gruppe, die aus dem UK Bass Kontext kommt und mit dem Album von vor einem Jahr gewissermaßen in ein Bandformat driftete, um jetzt auf der Remix-EP oder Mini-LP Leuten eine Bühne zu geben, die gemeinhin in der elektronischen Musik zu Hause sind, wie zum Beispiel Bullion, dessen Remix ich gespielt habe. Es gibt auch andere großartige Vertreter hier, Faulty DL legt Hand an und auch Robak Vrumme unter anderem, möchte das absolut empfehlen. Seabed, sowohl das Original wie auch die remixte Platte von der dreiköpfigen Londoner Band Wandelpark. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug gesprochen. Es geht weiter mit der Amerikanerin Ramona Lisa. Arcadia ist ihr Album und vielleicht noch eine Zusatzinformation. Eigentlich heißt diese Frau Carolyn Polacek und ist Mitglied der amerikanischen Band Chairlifts. Turn away. Ganz kurz, Kit Knievel haben wir gerade gehört, My Little Ghost, sein Album, davor Christian Löffler. Gleich mehr noch, insbesondere zu ihm. Dance. Live 4, vergleichsweise kurz vor den Infos um Mitternacht, etwas mehr als 2 Minuten haben wir noch. Ich würde gerne bis dahin die School of Language spielen und dann nach den Infos, wenn ihr mögt, mit 3 bis 9 Sätzen vielleicht über die bis hierhin gehörte Musik der letzten Minuten noch mal kurz hinweggehen. Bis gleich! Play at dinner, so there's a little pride in learning to pretend. 1 Live 4. Okay, nochmal ganz kurz zurückgeblickt. Der letzte Track eben vor Mitternacht kam von dem britischen, ich sag jetzt einfach mal, Projekt School of Language, hinter dem David Brewis aus Sunderland steckt, der mit seiner Gruppe Field Music bis hierhin ungleich bekannter ist mit seiner unfassbaren Verspieltheit. Dieser Mann kann so viel zwischen Punk, zwischen Prog-Rock, zwischen elektro-verspielten Jazz-artigen Geschichten innerhalb von Tunes, die oft nicht länger sind, wie der eben gehörte, ein Vorbote des School of Language Albums Old Fierce. Der Titel, den ich gespielt habe, trägt den Titel Dress Up. Wunderbar. David Brewis, aka School of Language. Davor habe ich einen, wenn man so will, No Drum and Bass Titel gespielt. Also ein Titel, der schon in irgendeiner Weise andockt im Genre Drum and Bass. Das ist total interessant, was auf einem altehrwürdigen Drum and Bass Label seit einiger Zeit wieder erscheint, nachdem sich das eine gewisse Jahre während der Auszeit genommen hat. Die Rede ist von dem britischen Drum and Bass Label 31 Records, hinter dem niemand anderes steht als der große Doc Scott, der im Übrigen in diesem Sommer, nachdem er an der Seite von Goldie mehrfach nach meiner Erinnerung in den letzten Jahren auch schon auf dem Melt Festival gewesen ist, der in diesem Sommer als einer der absoluten Top Acts auf der Drum and Bass Bühne des Juicy Beat Festivals erscheinen wird. Dieser Doc Scott hat sein Label, wie gesagt, wieder aktiviert, setzt aber stärker, als er das je zuvor in der Vergangenheit getan hat, auf experimentelle Tracks, und absolut zu empfehlen ist in dem Zusammenhang die Big Dirty EP eines Artists namens Hidden Turn, den ich da eben gespielt habe, zum insgesamt zweiten Mal schon, aus seiner 4-Track-EP eben mit dem Titel Big Dirty. Kit Kenevil kam noch vor mit einem soft und sanft gefahrenen Dubstep-Titel, wenn man so will, aus seinem Album My Little Ghost, das wunderschön ist, sehr sphärische Ambiente-Klänge aufweist und unter anderem Verstärkungen von Submerse hat in dem Titel, den ich gespielt hatte. Und dann war da noch der großartige Christian Löffler, aus dessen Album Young Alaska ich einen weiteren Titel in der noch verbleibenden Zeit gerne spielen möchte. Nach meiner Zählweise ist Young Alaska sein zweites Album. Christian Löffler ist ein vergleichsweise noch junger Hausproduzent in Greifswald, meines Wissens geboren, lebt er heute im Raum Rostock und hat auch schon mit seinem Debütalbum die Wellen verdammt hochschlagen lassen, weil die Housebeats bei ihm wie von Geisterhand bewegt immer mal so völlig hintergründig werden und er in der Lage ist, seine Beats wirklich wundersam mit grandiosen Sounds, das können auch Steel Drum Sounds sein, gewissermaßen zu ummanteln, ihnen so eine sphärische, schwebende Art und Weise zu geben, wie wir das gleich dann auch nochmal hören werden. Zunächst aber möchte ich weitermachen mit einer Compilation, ich bin auch gleich fertig hier, die der Shop Bleep anlässlich seines 10. Geburtstages herausbringt. Bleep.com ist für Leute, die ihre Musik schon mal im Netz kaufen, elektronische Musik seit 10 Jahren, eine, wie ich denke, relativ feste Anlaufstelle. Der Shop wird getragen vom britischen Warp-Label und begeht jetzt seinen 10. Geburtstag. Entsprechend erscheint eine Compilation, natürlich auch physikalisch, Bleep 10, mit Beiträgen unter anderem von Shackleton. Von vielen Großen, von Lone, habe ich eben gespielt, und ich würde einen weiteren Mann gerne ins Spiel bringen, der auch innerhalb der Latte von 14 Tracks einen beiträgt. Das ist No Such Thing, den wir hier jetzt zunächst hören. 1Live4. Mehr zu den gerade gehörten Tracks gleich so. Hier kommt ein zweiter aus dem bereits gespielten Album von Christian Löffler, Young Alaska, nachdem wir zuvor einen Titel aus dem neuen Eels-Album The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett, so heißt das, gehört haben.

drones and battered bones, nothing of comfort here. Yellow livers, bandaged drivers, thinking of what I hold dear. You gotta keep on trying not to weep on keeping on. You gotta keep on trying not to weep on keeping on. And I give it on, I deliver in black from morning tea. Long hair acre, deep dark acre, you gonna last as me. We gotta keep on, gotta keep on keeping on. We gotta keep on, gotta keep on. Live 4. Ich mag es irgendwie so verblasene, psychedelische House-Tracks mit großen Soundschwellen, wenn die so ganz langsam hinwegfaden, reinlaufen zu lassen, gewissermaßen in total runtergestrippte akustische Tracks, meinetwegen auch Folk angelegte Titel, wie den gerade gehörten. Wobei ich sagen muss, dass die Tiny Ruins aus Neuseeland zum Trio angewachsen seit einiger Zeit jetzt mit dem neuen Album Brightly Painted One bei mir ganz persönlich inmitten der nach wie vor großen Zahl an Alben, die eher akustisch, die wie auch immer geartete Folkmusik im Rücken haben, für mich den Vogel abschießt. Das ist ein wunderbares Album. Jeder Track hat so eine unglaubliche Stimmung, Veranda, draußen sitzen, Mitternacht, laus Lüftchen. So, das sind so im Groben die Assoziationen, die ich dabei habe. Tiny Ruins, Brightly Painted One, das Album, das jetzt in dieser Woche erscheint. Ich habe Musik hier daraus gespielt. Davor der Brite Danny Natives, nennt sich Altered Natives, und Sin Elevated Art ist ein relativ clubfreundliches Album, das aber hier und da echte Fallgruben hat. Das betrifft die Beats, auch die generell verwendeten Sounds. Es gleitet manchmal so ein bisschen in so ein bombastisches Rauschen, psychedelisches Rauschen ab. Er hat auf seinem Album Sin Elevated Art zumindest bei der Veröffentlichung jetzt zu jedem einzelnen Titel Kommentare abgegeben. Da gibt es einen, den ich gespielt habe, der heißt Feel Good. Da geht es ihm darum, erstmals in seinem eigenen Leben einen Titel zu schreiben über das Gut-Drauf-Sein, das sich gut fühlen, von dem er glaubt, es sei nichts leichter in der Welt, als gut drauf zu sein. Und eben weil das so leicht sei, könne man diese Stimmung immer wieder umkippen ins Gegenteil, dann seien eben alle frustriert. Bedauerlicherweise sei eben auch das ziemlich leicht, aber es sei eben gar nicht leicht, einen Song, einen Track mal darüber zu machen, wie es ist, wenn man sich gut fühlt. Feel Good. Man hat so einen gewissen verdrehten Humor. Altered Natives, Sin Elevated Art. Ich will mich versuchen, kurz zu fassen bei dem, was ich sonst noch gespielt habe. Ihr habt es vielleicht noch in loser zumindest Erinnerung. Da war so eine wunderschön gestreckte, entleerte, entschlackte, wenn man so will, Rhythm and Grime Nummer dabei. Die kam aus Bristol. Es ist ein Bristol-Ding zwischen TRC und Merlot, der jetzt hergegangen ist und den Titel You and Me neu editiert, neu remixed hat. Entsprechend TRC versus Merlot featuring Ruth. Das ist die Sängerin You and Me. Mir dankenswerterweise von dem in Bristol ansässigen Label Crazy Legs zur Verfügung gestellt worden. Dann habe ich noch gespielt einen Titel aus der aktuellen EP eines Mannes, der hier seit Jahr und Tag vorkommt. Eiteltech ist jemand, der von Anfang an, sagen wir mal, links und rechts des Dubstep-Genres seine ganz persönlichen Sound- und rhythmischen Nischen entwickelt hat und mit leichten Industrial-Sounds um die Ecke kommt auf seiner neuen 4-Track-EP Mega City Industry, die ich eben mal angespielt habe. Das neue Album von E finde ich ganz großartig. Der Titel, den ich daraus gespielt habe, fällt für mich so ein bisschen in die Familie der George Harrison-artigen, die ich besonders liebe. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen öfters mal überlegt, woran das wohl liegen könnte, dass insbesondere George Harrison so mein absoluter Lieblingsbeatle ist. Vielleicht an einer Begebenheit vor einigen Jahrzehnten, muss ich sogar sagen. Ich hatte einen Freund in meiner späten Teenagerzeit, war so 18, 19, 20. Krishna riefen alle ihn in der Stadt, weil er eben ein Krishna war. Eigentlich hieß er Manfred, also Manny auch genannt, aber Krishna, so kannten ihn alle. Der lief im Winter nur mit einem weißen Gewand bekleidet, barfuß durch die Stadt, verkaufte irgendwelche Schriften, die in meiner Heimatstadt Hamm aber nicht so sonderlich zahlreich verkauft werden konnten. Und dann sammelten sich diese Krishnas immer im Winter, ich weiß das noch, und fuhren in Nordseestädte. Und Krishna erzählte mir immer, man könne dort besser die Schriften der Krishnas verkaufen. In Husum, Flensburg, keine Ahnung, wo der überall war. Ich habe mich immer gefragt, warum liefen die Geschäfte da oben in Norddeutschland besser. Irgendwann trampte er nach England, kam zurück Wochen später und präsentierte mir Bilder, er Arm in Arm, ich erzähle keinen Scheiß, mit George Harrison. Bei dem nämlich war er als Krishna zu Gast gewesen, auf dessen fürstlichem Anwesen, malerischem Anwesen. Die beiden standen da in dem großen Garten auf einer Holzbrücke, die über ein Gewässer ging, Arm in Arm. Mein Freund Krishna und eben George Harrison. Vielleicht ist das damals die Geburtsstunde meiner Vorliebe für George Harrison selbst und alle mit ihm verwandten Kompositionen gewesen. Ja, der Krishna, der lebt jetzt in Berlin im Heckmann-Ufer, da erzähle ich nicht zu viel, und schlägt sich seit Jahrzehnten als Anstreicher durch. Der hat allen möglichen Leuten bis zum unteren Bürgermeister-Level hat er schon da in Berlin die Wohnungen gestrichen. Hat am selben Tag Geburtstag wie ich, aber jetzt höre ich langsam auf. Bitte nicht erschrecken, jetzt kommt Christian Fenech. 1Live4. Kurz vor Schluss habe ich hier, nachdem wir einen Titel aus dem Album des Österreichers Christian Fenech eben gehört hatten, das ist ein wunderbares Album dieser Mann, der sich seit vielen Jahren in häufig sehr schwierig zu vermittelnden, für mich zu spielenden Musiken verliert, hat ein vergleichsweise sehr zugängliches Album gemacht. Das heißt Bécs, zumindest wird es so ausgesprochen. Das ist wohl die Aussprache ungarischer Art für die Stadt Wien. Aus diesem Album Bécs habe ich eben den Titel Static Kings gespielt, der sehr rauschend, sehr mächtig aufgebaut, im Grunde nichts anderes ist als eine ruhig fließende Lava aus geschichteten Shoegazer-Sounds, wenn man so will. Album gefällt mir ausgesprochen gut. Und direkt hinterher, gerade verklungen, ein Produzent aus Paderborn, Ada Schade. Einer meiner schlimmsten Fehler war, ihn vor etwa 2 Jahren bei seinem Vorgängeralbum, ich hatte nur den Namen, als weiblichen Produzenten zu bezeichnen. Das haben wir inzwischen auf dem schriftlichen Wege dann klären können. Ada Schade ist also männlich, war in Schweden, hat sich total beeindrucken lassen von abseitigen Landschaften, entwurzelten Bäumen, Mücken, Elchen, all das, was man sich auch ohne dort mit ihm gewesen zu sein so halbwegs vorstellen kann. Herausgekommen ist ein wunderschönes elektronisches Album, Flower Dog, gerade gespielt, einer der Titel, die am ehesten noch mit starken Beats versehen sind. Ich muss Schluss machen. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, mein Name ist Klaus Vier. Danke für eure Aufmerksamkeit. Eine schöne Woche euch. Bis dahin.